Schiffsturm erwacht, Wellen schlagen um das Gas, doch die Mitte ruht. Kostbar ist die Kraft, die im Tosen leise bleibt, still und ungetrübt. Höchster Luxus ist Frieden, der von innen kommt und die Welt zerbricht. Wie ein Leuchtturm in der Nacht, stolz und ungewiss. Nicht aus Gold gemacht, sondern aus der Trankur wächst der wahre Hals. Schweiben in Orkan, lächeln, wenn der Donner. Sich wohnt frei von Angst und Hass. Edle Stille siegt über jeden harten Schlag, den das Schicksal führt. In der Ruhe liegt sie in der Macht, die alles trägt, sanft und wunderbar. Frieden in der Brust ist der Schatz, der ewig bleibt.